Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Leben eines idioplastischen Aushilfsjedis, Folge 38. Frohe Ostern wünsche ich allen, die das feiern, und allen anderen wünsche ich einfach nur so ein paar schöne Feiertage. Es ist ja so wieder einer dieser Feiertage, an denen man gemeinsam mit den Lieben zusammensitzt und Braten in sich reinstopft. So, ja, den man sich am Samstag in der überfüllten Markthalle oder im überfüllten Supermarkt irgendwie geholt hat, weil die Leute gehen ja samstags dann doch nochmal ganz groß einkaufen und kaufen so alles doppelt und dreifach, weil könnte ja sein, dass am Montag die Welt untergeht und dann will man ja nicht ohne dastehen. Entsprechend, ja, sind die Leute natürlich kräftig vorbereitet und hauen sich jetzt dann im Kreise ihrer Liebsten die Wänste voll. Ja, genau das habe ich nicht getan, sondern genau das Gegenteil. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, zumindest in der Mittagszeit, so kurz nach dem Mittagessen. Also ich selbst habe nichts zu Mittag gegessen, sondern nach dem Mittagessen, wenn alle Leute eigentlich auch ihren Osterspaziergang haben müssten, war ich mit dem Fahrrad unterwegs, hab mal kurz 25 Kilometer in den Asphalt getreten, also so ein Stündchen war ganz okay. Ja, das einzige Problem war, das Wetter war halt doof und deswegen gab's auch kaum Osterspaziergänger. Das ist eigentlich auch so eine Tradition, die Leute gehen eigentlich nach dem Essen durchaus häufiger spazieren. In dem Fall habe ich fast gar keine Spaziergänger gesehen, während ich so gegen den Wind und das Wetter gekämpft habe. Also ja, den Leuten war das wohl auch zu doof und die haben sich lieber nochmal einen Nachtisch genommen, einen kleinen Nachschlag, als rauszugehen und spazieren zu gehen. Naja, hat sich's wenigstens gelohnt, dass sie kräftig einkaufen waren. Ja, es gab fast sogar Regen unterwegs. Ich fahre ja hier in Stuttgart durch die Gegend und bin auf der Halbhöhe unterwegs und auf der Höhenlage unterwegs. Und da kann man so an vielen Stellen auch mal ins Tal runterschauen. Und was ganz interessant war, ich bin ja eigentlich als Kind aufgewachsen, am Neckar aufgewachsen und kannte dieses Phänomen gar nicht, dass Wolken, wenn sie abregnen, in der Entfernung Schlieren ziehen, weil es für uns quasi gar keine Entfernung gab, weil man hatte einen Berg vor der Tür, nämlich Weinberge. Also im Neckar gibt es auch Weinberge und da bin ich quasi gegenüber von einem Weinberg aufgewachsen. Entsprechend kenne ich dieses Fernblickphänomen, dass man quasi abregnende Wolken sieht, kenne ich gar nicht aus meiner Kindheit, sondern erst aus späteren Zeiten, wenn man so über die Autobahn gefahren ist und dann in die Ferne geblickt hat und dann gesehen hat, okay, da ziehen Schlieren runter, da regnet's. Und genau das ist es auch, was ich jetzt vorhin beim Blick ins Tal gesehen habe, nämlich diese Schlieren von den Wolken runter. Und da sieht man dann, es regnet und entsprechend waren tatsächlich wenig Leute spazieren. Die gute Nachricht ist natürlich, das Radfahren lohnt sich auch bei mir und inzwischen sind beinahe 10 Kilo weg. Also ja, da darf man ruhig mal an Ostern auf den Braten verzichten, lieber Radfahren und in diesem Sinne abnehmen. Wie habt ihr euer Osterfest verbracht? Wart ihr spazieren? Hattet ihr auch bei schlechtem Wetter die Familie motivieren können? Oder seid ihr auch lieber daheim geblieben? Erzähl's mir. Und wir hören uns wieder demnächst in alter Frische. Tschüss.